Abschnitt 1 aus Nicholas Nickleby Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Nicholas Nickleby Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Erstes Kapitel, welches alle übrigen einleitet. In einer entlegenen Gegend der Grafschaft Devonshire lebte einst ein achtungswerter Mann, Godfred Nickleby, dem es ziemlich spät einfiel, dass er heiraten müsse. Da er weder jung noch reich genug war, um Anspruch auf die Hand eines vermögenden Frauenzimmers machen zu können, so vermählte er sich aus reiner Zuneigung mit einer alten Flamme, die ihn aus demselben Grunde nahm. So wie wohl ein paar Leutchen, denen es an Mitteln fehlt, Karten spielen zu können, um Geld sich hinsetzen und aus Freundschaft um nichts miteinander spielen. Der Honigmonat war vorüber. Mr. Nicklebys jährliches Einkommen schwankte zwischen 60 und 80 Pfund und das Ehepaar blickte sehnsuchtsvoll hinaus in die Welt nach einem glücklichen Zufalle, auf den es sich hauptsächlich wegen besserer Umstände verlassen musste. Der Himmel weiß, es gibt Menschen genug in der Welt und sogar in London, wo Mr. Nickleby zu jener Zeit wohnte, und man vernimmt eben keine Klagen über mangelnde Bevölkerung. Aber nicht weniger wahr ist es, dass man im dichtesten Menschengedränge lange umherschauen kann, ohne das Antlitz eines Freundes zu entdecken. Mr. Nickleby machte diese Erfahrung, er schaute umher nach einem Freunde, der ihm die helfende Hand reichte in seiner Not, bis ihm die Augen wie das Herz wehe taten, ohne dass der Freund sich zeigte. So waren 5 Jahre vergangen, seine Ehehälfte hatte ihn mit 2 Söhnen beschenkt, er fühlte, wie nötig es sei, dass er die seinigen wegen der Zukunft sicherstelle, und ging mit dem Gedanken um, sein Leben zu versichern und dann zufällig in die Themse zu stürzen, als ein schwarz gesiegeltes Schreiben bei ihm einlief, das ihm verkündigte, sein Oheim Ralph Nickleby sei gestorben und habe ihm sein ganzes Vermögen, 5.000 Pfund, vermacht. Der Selige hatte sich bei seinen Lebzeiten um den Neffen nie bekümmert, nur dass er einmal für den ältesten Sohn desselben, der auf verzweifelte Spekulation nach dem Großonkel getauft war, einen silbernen Löffel in eine Marokkan-Futterale geschickt, was, da der Neugeborene wenig damit zu essen hatte, fast wie eine Satire auf den Umstand aussah, dass er nicht mit einem silbernen Löffel im Munde geboren war. Mr. Godfred Nickleby wollte daher anfangs der Sache nicht trauen, allein es verhielt sich damit wirklich so, wie das Schreiben besagte. Der liebenswürdige alte Herr hatte freilich sein ganzes Vermögen dem großen königlichen Rettungsvereine zugedacht und testamentarisch vermacht. Allein der Rettungsverein war so töricht gewesen, ein paar Monate vor des Erblassers Tode einem armen Verwandten desselben, welchem er ein wöchentliches Almosen von 3 Schillingen und 6 Pence auszahlte, das Leben zu retten, worauf Ralph in sehr natürlicher Erbitterung seine Willensmeinung durch ein Kodizill widerrufen und Godfred Nickleby unter ausdrücklicher Erwähnung seines gerechten Zorns nicht bloß gegen den Rettungsverein, dass er dem armen Verwandten das Leben gerettet, sondern auch gegen den armen Verwandten, dass er selbiges sich retten lassen zum alleinigen Erben eingesetzt hatte. Godfred Nickleby kaufte ein kleines Landgut bei Dawlish in Devonshire, wohin er sich mit seiner Familie zurückzog, um von dem Ertrage desselben und den Zinsen des übrig behaltenen Geldes gemächlich und in friedlicher Stille zu leben. als er etwa 15 Jahre nach dieser Zeit und etwa 5 nach dem Tode seiner Gattin starb, hinterließ er seinem ältesten Sohne Ralph 3.000 Pfund bar und dem jüngsten Nicholas 1.000 und das Gütchen. Die beiden Brüder waren in einer Kostschule zu Exeter erzogen und hatten, da sie allwöchentlich das elterliche Haus besuchten, die Mutter sehr oft erzählen hören, wie viel ihr Vater in den Tagen seiner Dürftigkeit gelitten und was für ein wichtiger Mann ihr Oheim in den Tagen seiner Wohlhabenheit gewesen, welche Erzählungen bei den Knaben sehr verschiedene Eindrücke hervorbrachten. Der Jüngere erblickte nur Mahnungen darin, die große Welt zu meiden und sich dem stillen, zurückgezogenen Landleben zu widmen, während sich der Ältere, Ralph, die beiden großen Lehren daraus entnahm, dass Geld die wahrhafte und einzige Quelle des Glücks und Einflusses und dass es ganz in der Ordnung und Recht sei, alle und jede Mittel nur mit Ausnahme der zum Galgen führenden anzuwenden, um in den Besitz des aller Dinge Nervs zu gelangen. »Und wenn durch meines Onkels Geld«, sagte Ralph bei sich selbst, »nichts Gutes geschah bei seinen Lebzeiten, so geschah Gutes durch dasselbe, als er gestorben war. Denn nun hat es mein Vater und spart es auch für mich, was ein höchst lobenswürdiger Zweck ist.« Und sogar auch dem alten Herrn selbst tat es gut, denn er hatte das Vergnügen, sein ganzes Leben lang daran zu denken und außerdem von seiner ganzen Familie beneidet und in großen Ehren gehalten zu werden. Ralph gelangte bei diesen seinen Selbstgesprächen stets zu dem Schlusse, dass nichts in der Welt dem Geld gleichkomme. Auch beschränkte sich der vielversprechende Knabe nicht auf die bloße Theorie, sondern begann schon auf der Schule ein, wenn auch beschränktes, kleines Wuchergeschäft, in dem er zuerst Rechenstifte und Knippkugeln und späterhin kleine Kupfergeldkapitale auf gute Zinsen auslieh. Er plagte dabei seine Gläubiger nicht mit künstlichen und verwickelten Berechnungen oder durch Verweisung auf den Rechenknecht, sondern seine ganze Zinsenberechnung ruhete auf der einfachen goldenen Regel 2 Pence für jeden Halbpenny, durch welche die Zinsrechnungen gar sehr vereinfacht wurden und welche großen und kleinen Kapitalisten und insbesondere den Geldwechslern und Mäklern nicht angelegentlich genug empfohlen werden kann. Doch die letztgenannten Herren bringen sie bereits mit dem glücklichsten Erfolge in Anwendung. Ebenso vermied der kleine Ralph Nickleby die umständlichen und nur harter erzeugenden Zeitberechnungen durch die allgemeine feststehende Regel, dass Kapitale wie Zinsen stets am Taschengeldtage, das heißt sonnabends, zurückgezahlt werden müssten und dass der Zinsbetrag derselbe wäre gleich viel, ob das Kapital am Montage oder am Freitage ausgeliehen sei. Er behauptete sogar und mit nicht wenig Grund, dass die Zinsen für einen Tag eigentlich höher sein sollten als die für 5 Tage, da man annehmen könne, dass der in der größten Verlegenheit wäre, der noch am Freitage borgte, denn er würde dies sonst eben nicht tun. Also begegnen sich noble Geister. Ralph Nickleby wusste es damals noch nicht, verfuhr aber wirklich nach den Grundsätzen, nach welchen die erwähnten Herren stets verfahren. Nach dem Tode seines Vaters widmete sich Ralph Nickleby, der kurz zuvor eine Lehrlingsstelle in einem Londoner Handelshause angetreten hatte, mit Leidenschaft seinem alten Bestreben, Geld zu machen, und versenkte sich bald so gänzlich darin, dass er seinen Bruder auf viele Jahre ganz und gar vergaß. Das Gold beschwört einen Nebeldunst herauf, umhüllt mit ihm seinen Verehrer, und er ist erstickender für alle alten Gefühle und Gesinnungen desselben, als es Kohlendampf ist für jedermann. Durchbrach nun bisweilen eine Erinnerung an den alten Spielkameraden den Nebel, in welchem Ralph lebte, so führte die Erinnerung stets den Gedanken mit sich, dass der Bruder Geld würde von ihm borgen wollen, wenn er in brüderlicher Verbindung mit ihm stände, und er zuckte dann die Achseln und sagte, es wäre gerade so, wie es wäre am besten. Nicholas lebte als Junggesell auf seinem Erbgute, bis er es müde war, allein zu sein, worauf er die Tochter eines in seiner Nachbarschaft wohnenden Gentleman mit einer Mitgift von 1000 Pfunden zur Frau nahm. Die gute Dame gebar ihm 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und als der Sohn 19 und die Tochter etwa 14 Jahre alt war, denn vollkommen genaue und zuverlässige Urkunden über das Alter junger Damen hat man in England, ehe die neue Bill Gesetzeskraft erhielt, nicht aufgenommen oder aufbewahrt, sah sich Mr. Nicholas Nickleby nach Mitteln um, sein Kapitalvermögen wieder zu vergrößern, das durch den Aufwand, den ihm die Geburt und Erziehung seiner Kinder verursacht, gar sehr zusammengeschmolzen war. »Spekuliere damit«, riet Mrs. Nickleby. Ihr Gatte blickte sie verwundert und mit zweifelhafter Miene an. »Warum nicht?«, fragte Mrs. Nickleby. »Weil wir, meine Liebe«, erwiderte er so langsam und bedächtig wie immer, »weil wir, wenn wir es verlören, nicht mehr würden leben können, mein Schatz.« »Papalapap«, sagte Mrs. Nickleby. »Davon bin ich noch nicht so ganz fest überzeugt, meine Liebe«, sagte Mr. Nickleby. »Nicholas«, fuhr die Dame fort, »ist fast schon ein junger Mann, und es ist Zeit, dass er etwas für sich anfängt, und das arme Kätchen hat keinen Heller zu hoffen. Denk an deinen Bruder. Würde er sein, was er ist, wenn er nicht spekuliert hätte?« »Das ist freilich wahr«, erwiderte Mr. Nickleby. »Sehr wohl, ja, ich will spekulieren, meine Liebe.« »Spekulationen sind ein Hasardspiel. Der Gewinn kann bedeutend sein, doch ebenso der Verlust. Das Glück war Mr. Nickleby zuwider. Die allgemeine Spekulationswut warf sich auf eine Aktienunternehmung, die Seifenblase zerplatzte, 4 Stockmäkler kauften florentinische Villas, 400 Nobodies waren zugrunde gerichtet und unter ihnen Mr. Nickleby. Anmerkung des Übersetzers: Nobodies, niemands, bedeutet Leute ohne Ansehen. »Ach, sogar aus dem Hause, das ich bewohne«, seufzte der Arme, »kann ich morgen im Tage vertrieben werden. Es wird alles verkauft und jedes Stück meiner lieben alten Mobilien kommt in fremde Hände.« Der Gedanke ging ihm so sehr zu Herzen, dass er sich augenblicklich zu Bette legen musste, welches Letztere er jedenfalls zu behaupten entschlossen zu sein schien. »Verlieren Sie den Mut nicht, Sir«, sagte der Doktor. »Sie müssen sich ja nicht zu sehr grämen«, sagte die Wärterin. »So etwas ereignet sich alle Tage«, sagte der Anwalt. »Und es ist eine große Sünde, dagegen zu murren«, flüsterte der Pfarrer. »Deren sich beileibe kein Familienvater schuldig machen darf«, fügten die Nachbarn hinzu. Mr. Nickleby schüttelte den Kopf, winkte allen hinauszugehen, umarmte Frau und Kinder und sank, als er sie an sein matt klopfendes Herz gedrückt hatte, erschöpft auf das Kissen zurück. Sie machten hierauf mit Bekümmernis die Entdeckung, dass er irre zu reden anfing, denn er redete lange von der Großmut und Herzensgüte seines Bruders und von den lustigen alten Zeiten, wo sie miteinander auf Schulen gewesen waren. Als der Fieberanfall vorüber war, empfahl er sie feierlich dem, der nie und nimmer die Witwe und die vaterlosen Kinder verlässt, lächelte ihnen freundlich zu, begrub das Gesicht in den Kissen und bemerkte, er glaube, Neigung zum Einschlummern zu empfinden. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 31. August 2024.